Majo, warum hast du dein Studium nicht beendet? Majo, warum hast du Moneyboy nicht auf dem Festival geschlagen? Majo, warum findest du keine warte mal. Ich wurde zurückgehalten damals. Ich wollte ne dicke Karre, Haus und richtig Business machen. Ich wollte ein Playboy werden, auf Airschäfer und Bitches klatschen. Ich wollte öfter über Olli Pochers Witze lachen. Laber. Doch ich wurde zurückgehalten damals. Ey. Ich sah damals Damen hinter Mietzes Rücken lachen. Nur weil ihre Zähne damals ein, zwei Lücken hatten. Sie wollte Zahnspange tragen, wie ein Glückspilz strahlen. Laber. Aber sie wurde zurückgehalten damals. Ich wollte studieren, doch ich wurde zurückgehalten damals. Ich wollte trainieren, doch ich wurde zurückgehalten damals. Vielleicht hätte ich heute Abitur und wär Businessman oder Zahnarzt. Alles einer besser hätte man mich nicht zurückgehalten. Dwayne Johnson, Hantelstang beim Fitness tragen. Er bettelte mich an, ich solle ihn bitte nicht schlagen. Ich plante Uppercuts, Haken und Tritte im Magen. Laber. Doch ich wurde zurückgehalten damals. Ey. Der Lehrer meinte damals, dass wir bald eine Prüfung haben. Es gab Aufgaben, die wir dann zu üben hatten. Am nächsten Tag fragte der Lehrer, wo sind die Hausaufgaben? Ey. Ich wollte sie machen. Doch ich wurde zurückgehalten. Ich wollte studieren. Doch ich wurde zurückgehalten damals. Ich wollte trainieren. Doch ich wurde zurückgehalten damals. Vielleicht hätte ich heute Abitur und wär Businessman oder Zahnarzt. Alles wäre noch besser, hätte man mich nicht zurückgehalten. Ich wollte studieren, doch ich wurde zurückgehalten damals. Ich wollte trainieren, doch ich wurde zurückgehalten damals. Vielleicht hätte ich heute Abitur und wär Businessman oder Zahnarzt. Alles wäre noch besser, hätte man mich nicht zurückgehalten. Damals.